Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zum zweiten Teil dieser Soundcheck-Revue mit Neu- und Wiederentdeckungen des vergangenen Jahres. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. Vor 3 Jahren waren der Band Free in Hochform gegeben, oder besser gesagt, ihr Talent und ihre harte Arbeit brachten sie in diese Hochform. Zwischen 1968 und 1971 kreierten die 4 Briten eine seelenvolle Mixtur aus Blues und Rock, die scheinbar einfach war, aber gerade in der Sparsamkeit der Mittel eine unglaubliche Kraft hatte. 4 oder 5 Töne des Gitarristen Paul Kossoff sagen mir zumindest mehr als so manche Mehrtöne-pro-Sekunde-Wettbewerbe anderer Gitarristen. Der Drummer war Simon Kirk, Sänger Paul Rodgers und Bassist Andy Fraser schrieben die meisten Songs von Free. Das war gerade eine Live-Version des Songs Woman, mitgeschnitten von den Kollegen der BBC am 2. Juli 1970 für die Reihe John Peel Sunday Concert. Bei der BBC war das Band der Sendung heutzutage nicht mehr aufzutreiben. Vermutlich wurde es wie viele andere solcher Bänder gelöscht. Also musste ein Fan-Mitschnitt der Sendung her und der rauscht halt etwas. Und manchmal braucht es eine Weile, bis Schatztruhen gehoben werden und manchmal ist es des Wartens wert, was da zutage gefördert wird. In diesem Herbst erschienen gleich zwei Ton- und Bildträger mit bis dato unveröffentlichtem Material der Band Free. Die Songs zwar fast alle bekannt, aber ein Free-Fan hört halt schon mal ganz gern drei oder vier verschiedene Versionen von Mr. Big oder Be My Friend. Eine Doppel-CD mit BBC-Aufnahmen aus dem Jahre 1968 bis 70 ist gerade erschienen und eine Doppel-DVD mit im deutschen Beat Club, beim britischen Granada TV oder beim 70er Jahre Isle of Wight Festival auch. Ausreichend Zeit, jetzt also der Band Free zu lauschen, mit ganz unterschiedlichen Facetten ihrer Kunst. Die Aufnahmen sind alle von der schon erwähnten BBC-Doppel-CD von Free. That's where I feel I ought to be going. Blue sky above me and green earth below. Don't even matter which way go. Your eyes, baby. as they gaze into space. Zuletzt ein Ausschnitt aus einem John Peel Sunday Concert der BBC. Zweimal trat die Band Free 1970 in dieser allsonntäglichen Radioserie auf. Das war gerade ein Ausschnitt aus dem Konzert vom 15. Januar 1970. Free Me heißt die Ballade. Davor gab es ein schon fast jazziges Instrumental und los ging diese Free-Trilogie mit Over the Green Hills, einer Art Folksong, komponiert von Paul Rodgers, diesmal im Alleingang. Alle drei Nummern finden sich auf der Doppel-CD Free Live at the BBC. Das Album erschien vor wenigen Wochen. Um Neu- und Wiederentdeckung des Jahres 2006 geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Schon seit 4 Jahren steht die nächste CD in Plattenregalen, zumindest potenziell. Mir ist sie erst dieses Jahr in die Hände gefallen, ein glücklicher Zufall, allein wegen dem nächsten Stück. Der Gitarrist, Songschreiber und Sänger des Trios erfreut sich wachsender Beliebtheit in seiner Heimat England. Ein unlängst verstorbener, ganz großer Gitarrist hat sich lobend über ihn geäußert und jetzt gibt es die Möglichkeit, im Vorprogramm von Topstars zu spielen, die zur selben Generation von britischen Bluesnarren gehören wie er. Es ist Frühjahr 1971 in Leeds. Die Rolling Stones werden bald auftreten. Die Vorband spielt gerade ihre letzte Nummer. Tony McPhee's Groundhogs, Eccentric Man, Live at Leeds 1971. Shorter than 6 inches from the ground, 3 inches from my shoe. tied up with a piece of string, and a little girl with face from blue. They call me an eccentric man, a lovely bear. They call me an eccentric man, a lovely bear. Up is a pork fish, a sheet of blankets on his paper page, yeah. The people think I'm crazy, but I know I'm wild and I'm on the sea, yeah. Cause I don't know anything that I'm a fool, but I might do, but I know it's right. A carpet of mass, a sin in the sky, and my mind falls down.